Heute mit Pastor Joseph Prince. Viele glauben, Jesus habe Gleichnisse verwendet, um Dinge für die Menschen klarer darzustellen. Nein, das sind Illustrationen. Die verwendete er zwar auch zur Verdeutlichung. Aber Gleichnisse werden eigentlich in einer Weise vermittelt, die zwar öffentlich ist, doch nur diejenigen, die sich nach Gottes Weisheit sehnen, die nach Gottes Wort dürsten, sind in der Lage, tiefer als nur bis zur äußeren Hülle des Samens einzudringen und bis zum eigentlichen Kern, zum eigentlichen Leben, zur eigentlichen Weisheit vorzudringen. Gott schenkt demjenigen, der danach hungert, göttliche Einsicht. Wer aber eine nachlässige und gleichgültige Haltung gegenüber Gottes Wort einnimmt, selbst wenn er zuhört, selbst wenn er Teil der Menschenmenge ist, die Jesus zuhört, der kann die Weisheit, die Offenbarung, den innewohnenden Segen nicht empfangen. Solche Menschen sind nicht in der Lage, es aufzunehmen. Warum? Weil ihnen das Herz dafür fehlt. Tatsächlich ist das Gleichnis vom Sämann und den verschiedenen Bodenarten ein Spiegelbild unseres Herzens. Jesus spricht hier von vier Arten von Herzen. Und es gibt eine bestimmte Herzenshaltung, die die reiche Ernte empfängt. Hundertfach, 60-fach, 30-fach. Und genau darauf möchte ich jetzt eingehen. Lasst uns also betrachten, was Jesus seinen Jüngern über sein Gleichnis sagte. Denn er sagte ihnen, es sei ihnen gegeben zu verstehen. Vers 18. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, da liegt der Knackpunkt. Sie hören es, aber sie begreifen es nicht. Dann kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Diejenigen also, die Gottes Wort hören, aber kein Verlangen haben, es zu verstehen, oder die nicht Gott um Weisheit bitten oder den Herrn suchen, damit er ihnen dieses Wort offenbart, das sind die, die zur leichten Beute des feindlichen Raubs werden. Die Bibel sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Johannes 10, Vers 10. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das sind die Worte von Jesus. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Beachtet die Reihenfolge. Zuerst kommt er, um zu stehlen. Was entwendet er? Anschließend tötet und zerstört er. Er entwendet das Wort Gottes. Er nimmt das Wort weg. Warum stiehlt der Dieb gerade das Wort Gottes? Man könnte meinen, er sei darauf aus, eure Gesundheit zu rauben oder eure Beziehungen zu eurem Ehepartner oder euren Kindern zu zerstören. Nein, er weiß genau, indem er euch das Wort Gottes entzieht, beraubt er euch auch all dieser Dinge, denn sie sind das Ergebnis, die Ernte dessen, Gottes Wort in eurem Leben aufzunehmen. Er weiß, wenn er das Wort Gottes aus eurem Herzen reißt, habt ihr nichts mehr, das in eurem Leben Früchte tragen könnte. Denn die Kraft liegt im Samen, und dieser Same ist das Wort Gottes. So kommt der Teufel, um das Wort zu stehlen. Er fürchtet sich zutiefst davor, dass ihr das Wort Gottes annehmt. Er hat regelrecht Angst davor. Deshalb ist es sein vorrangiges Ziel, das Wort aus eurem Herzen zu entfernen. Doch Gott sei Dank, wir erfahren in diesem Vers, dass denen, die göttliches Verständnis haben, der Teufel das nicht antun kann. Nur jene, die nicht verstehen, bei denen kommt der Böse und reißt das Wort, das in ihrem Herzen ist, weg. Der folgende Vers führt es weiter aus. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hört Gottes Wort oder die Predigt des Wortes und denkt, das ist eine inspirierende Predigt. Das gefällt mir, das erfüllt mich. Er ruft laut Amen und äußert seine Zustimmung. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Anders gesagt, der Teufel wird versuchen, eurem Herzen das Wort Gottes zu entreißen. Wenn er es nicht stehlen kann, weil ihr es versteht, was wird er dann versuchen? Er wird alles daran setzen, Schwierigkeiten oder Verfolgungen aufkommen zu lassen. Das geschieht aufgrund des Wortes. Er zielt auf das Wort ab. Er versucht, das Wort zu entkräften. Er will euch einreden, dass das Wort Lüge sei. Schau auf deine Umstände. Da sind Probleme, da ist Verfolgung. Bleib standhaft. Jesus sagt, dass so jemand das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Seine erste Reaktion ist Freude, aber es ist nicht tief in ihm verwurzelt. So hält er eine Zeit lang durch. Doch wenn Herausforderungen kommen, Verfolgungen wegen Gottes Wort, lässt er los. Er gibt auf, weil er nicht tief verwurzelt ist. Und so bleibt das Wort in seinem Leben ohne Frucht. Und die dritte Kategorie: Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Merkt euch, der den Samen auf gutem Boden empfängt, hat ein gutes Herz, denn hier ist der Boden stets das Herz. Er nimmt es auf, er hört es und er versteht es. Der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Mit anderen Worten, es ist unser Anliegen, Gottes Wort zu verstehen. Wir sehnen uns nach Gottes Wort. Wir möchten, dass uns Gottes Wort eröffnet wird. Wir möchten keine Psychologie gepredigt bekommen, keine wissenschaftlichen Fakten. Wir möchten nicht die Ansichten von Experten gepredigt bekommen. Wir möchten das Wort des lebendigen Gottes hören. Und wir verbringen Zeit mit dem Wort Gottes, suchen Verständnis, wie es im Buch der Sprüche heißt. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Halleluja. Was ich hier verdeutlichen möchte, ist die Ursache für eine hundertfache Ernte im Leben eines Menschen. Es ist dasselbe Wort Gottes, das in alle vier Arten von Herzen oder Böden gesät wird. Der Samen ist das Wort Gottes. Sie hörten Gottes Wort. Das Gleichnis bezieht sich also auf die Zuhörer zu Jesu Zeiten. Sie waren dabei, sie hörten seine Predigten. Aber es gibt vier Arten von Herzen und es gibt Menschen, deren Herzen wie am Wegesrand sind. Diese Samen werden an den Weg gestreut. Der Wegesrand steht für Menschen, die nur am Rande stehen. Anders gesagt, sie sind nicht voll dabei. Sie hören am Sonntag vielleicht die Online-Predigt. Gottes Wort wird am Sonntag gepredigt. Aber dann werden sie durch andere Dinge abgelenkt. Vielleicht schauen sie auf ihr Handy. Und man könnte sagen, bei ihnen fällt der Samen nur an den Wegesrand. Sie hören zwar, aber sie verstehen nicht. Kennt ihr das, liebe Ehemänner? Wenn eure Frau zu euch spricht, hört ihr die Worte, aber eure Gedanken sind woanders. Ihr denkt vielleicht an Golf und dann sagt sie, du hörst mir nicht zu, oder? Und dann wiederholt ihr den letzten Satz, den sie gerade gesagt hat. Ihr hört, aber ihr hört nicht wirklich zu. Deshalb sagt Gott, und er sagt es in diesem Abschnitt mehrmals, wer Ohren hat zu hören, der höre. Euer Hören ist entscheidend. Ihr müsst es zuerst hören, aber dann solltet ihr nicht am Rand stehen, um Gottes Wort aufnehmen zu können. Und dann sagte Jesus in diesem Gleichnis noch etwas über die Art und Weise, wie ihr hört. Was ihr hört und wie ihr es hört. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Noch einmal die Betonung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Das Thema. Wir alle wollen Gottes Wort hören, denn Gottes Wort ist ein unvergänglicher Samen. Gottes Wort ist es, das uns erneuert. Gottes Wort ist es, das Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir möchten nicht nur vergänglichen Samen hören, Worte von Menschen. Menschenworte können Früchte tragen oder auch nicht, aber nicht die Art von Frucht, die Gottes Wort in unserem Leben hervorbringen wird. Also achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. So steht es in Markus. Nur damit ihr Bescheid wisst, das Gleichnis vom Sämann und dem Samen findet sich in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, nicht in Johannes. In diesen drei finden wir verschiedene Perspektiven auf den Sämann und den Samen. Und in einem davon sagt Jesus, achtet auf das, was ihr hört. So formuliert es Markus. Lukas betont etwas anderes. Mit anderen Worten, Jesus sprach zwei wichtige Punkte an. Markus legt den Fokus auf das Was, Lukas darauf, wie wir hören. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Hier finden wir den Schlüssel zu dem, was wir gerade besprochen haben. Was bedeutet dieses Haben? Wer hat, wer was hat, dem wird gegeben. Jetzt erkennen wir, dass es um diejenigen geht, die eine Haltung haben und ein Herz zum Hören, die die Offenbarung des Wortes hören wollen, die das Wort verstehen möchten. Jeder, der dieses Herz besitzt, dem wird nicht nur gesagt, achtet auf das, was ihr hört, also auf das Thema selbst, das Wort Gottes, sondern auch darauf, wie ihr es hört. Wie ihr es hört. Halleluja! Denn wer dieses hörende Herz besitzt, diese Einstellung zum Wort Gottes hat, dem wird, wie die Bibel sagt, mehr gegeben. Mir gefällt das Wort mehr. Mehr wird euch gegeben. Sagt, mir wird mehr gegeben. Amen. Dann heißt es weiter, dass dem, der dieses hörende Herz nicht besitzt, selbst das Wenige, das er hat, genommen wird. Und wir wissen, wer es wegnimmt. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, denn beides ist von Bedeutung. Achtet sowohl darauf, was ihr hört, als auch darauf, wie ihr es hört. Offensichtlich hat Jesus beides in einem Satz gesagt. Und Markus hat das erste festgehalten, Lukas das zweite. Achtet darauf, was ihr hört und wie ihr es hört. Zurück zu Markus. Jesus sagt, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Wenn ihr also mit einem 30-fachen Maßstab messt, ihr gebt 30-fache Aufmerksamkeit, 30-fache Konzentration, dann wird euch nach diesem Maß gegeben. Euch wird nach demselben Maßstab gegeben, den ihr anwendet. Ihr erhaltet was zurück? 30-fachen Nutzen, 30-fache Tugend aus 30-facher Offenbarung, 30-fache Weisheit, 30-fache Ernte. Egal welcher Vers es ist, den ihr betrachtet, sei es ein Vers über Heilung, ihr werdet Heilung empfangen, aber 30-fach. Und es zeigt, dass es nicht Gottes Wille ist, dass es so begrenzt ist, sondern es liegt an eurer Einstellung, der Maßstab, den ihr anlegt, wie ihr auf Gottes Wort lauscht. Ich will 100%. Lasst euch nicht ablenken. Wenn möglich, widmet doch jeden Sonntag diese Zeit Gott. Und ist es nicht erstaunlich, wie der Teufel euch immer wieder zuzuflüstern versucht, ihr müsstet etwas nachholen, was ihr die ganze Woche über nicht erledigt habt, obwohl ihr die Gelegenheit dazu hattet? Plötzlich, während ihr Gottes Wort hört, sagt der Teufel euch, du hast dieses Buch noch nicht gelesen, du hast deinen Freund nicht kontaktiert. Hey, schau auf dein Handy, da ist gerade eine Nachricht eingegangen. Manchmal scheint es, als würde das komplette Chaos ausbrechen, wenn ihr dabei seid, Gottes Wort zu empfangen. Das ist der Kampf. Es geht darum, sich ganz in Gottes Wort zu vertiefen. So viele Dinge versuchen euch vom Hören des Wortes abzuhalten, denn der Teufel hat große Angst. Ja, wirklich, er fürchtet sich davor, dass ihr Gottes Wort empfangt, denn er weiß, dass dann seine Macht und sein Einfluss in diesem Bereich eures Lebens gebrochen werden, weil Gottes Wort mächtiger ist als er. Halleluja! Achtet also darauf, was und wie ihr es hört. Welches Maß legt ihr an? Schenkt ihr 100%ige Aufmerksamkeit oder vielleicht nur 60% oder gar nur 30%? Das Maß, das ihr anlegt, wird euch auch wieder zuteil. Das heißt, wenn ihr mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache seid, könnt ihr eine 100-fache Ernte erwarten. Volle Ergebnisse. Vollkommene Fruchtbarkeit. Das wünsche ich mir, und ich weiß, viele von euch ebenfalls. Aber denkt daran, das Maß, das ihr anlegt, betrifft euer Hören, wie ihr hört. Darum geht es hier. Wer empfänglich ist, dem wird mehr gegeben. Aber wem diese empfängliche Haltung fehlt, dem wird sogar das Wenige genommen, das er hat. Dann erzählte Jesus ein weiteres Gleichnis und sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Samen keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Das gefällt mir. Er weiß nicht, wie das geschieht. Dieser Mensch streut den Samen aus und lebt sein gewöhnliches Leben weiter. Und der Samen beginnt zu keimen und zu wachsen. Er selbst versteht nicht, wie das geschieht. Also der Boden, das haben wir festgestellt, steht für unsere Herzen, wie Jesus selbst sagte. Während ihr Gottes Wort hört, und heute gibt es so viele Wege, Gottes Wort zu hören, während ihr die Bibel studiert, hört ihr im Grunde mit eurem inneren Ohr. Ihr lauscht tatsächlich und lest gleichzeitig. Der Glaube entsteht durch das Hören. Es geht nicht nur ums buchstäbliche Hören. Auch beim Lesen können wir empfangen. Doch viele empfangen tatsächlich durch das buchstäbliche Hören. Und wir sind dankbar, dass es heutzutage Hörbücher gibt. Hörbücher sind inzwischen sehr beliebt. Es gibt Menschen, die nicht gerne lesen, weil sie sich dabei schlecht konzentrieren können. Sie hören lieber unterwegs Hörbücher, während sie anderen Tätigkeiten nachgehen. Auf diese Weise können sie viele Bücher sozusagen lesen. Wie wäre es, wenn ihr Gottes Wort Priorität einräumt? Gebt Gottes Wort den Vorzug. Hört Gottes Wort, wenn ihr nicht so zum Lesen neigt. Hört einfach Gottes Wort. Wenn ihr körperlich leidet, genügt es nicht zu sagen, okay, ich nehme einfach das Abendmahl, das wird mich heilen. Ja, aber du brauchst auch das Wort, das das Abendmahl betrifft. Es handelt sich nicht um eine magische Formel. Es ist in Wirklichkeit eine Offenbarung. Es ist eine Zeit der Gemeinschaft mit dem Herrn, in der du erlebst, was er für dich getan hat, in der du ihn liebst und dann von ihm empfängst. Und das ist nur möglich, wenn du frische Offenbarungen erhältst, auch wenn du es bereits zuvor gewusst hast. Du benötigst jedes Mal, wenn du zum Wort Gottes kommst, eine neue Offenbarung. Deshalb ist das Nachsinnen über Gottes Wort so wichtig. Denke immer wieder über Gottes Wort nach. Vertiefe dich immer wieder in Gottes Wort. Lass Gottes Wort Tag und Nacht in deinem Geist kreisen. Die Bibel sagt, wer das tut, dem gerät alles, was er tut, wohl. Nicht nur das, seine Blätter verwelken nicht. Er bleibt immer grün, er bleibt immer jung, immer kräftig, immer frisch, selbst im Alter. Und alles, was er unternimmt, wird gedeihen. Und wem gilt dieses Versprechen? Dem, der über Gottes Wort nachsinnt. Nachsinnen bedeutet, sich selbst das Wort immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Indem ihr darüber nachsinnt, hört ihr das Wort immer wieder. Eine weitere Möglichkeit ist, gute Predigten zu hören. Achtet darauf, dass die Predigt auf Gottes Wort basiert. Wenn ihr die Predigt aufnehmt und versteht, was dann? Sie wird Früchte tragen. Dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, handelt von einer Person, die Gottes Wort hört oder spricht oder liest oder auf irgendeine Weise aufnimmt, und das Wort hat seinen Weg in ihr Herz gefunden. Nun sagt Jesus, dass diese Person sich keine Sorgen darüber machen muss, wie der Samen wächst. Er weiß nicht, wie. Alles, was er tun muss, ist sicherzustellen, dass er aufmerksam zuhört. Habt ein offenes Herz für das Hören. Hört, um zu empfangen, um zu verstehen. Habt dieses Herz. Die Bibel sagt, er kann nachts schlafen und tagsüber sein normales Leben führen. Und wisst ihr was? Die Ernte wird kommen. Der Samen wird sprießen und wachsen. Er selbst weiß nicht wie, das finde ich gut. Denn oft sagen die Leute, man müsse wissen, wie der Prozess funktioniert. Wir müssen Einsicht in diese Dinge haben, wir müssen mit Gott zusammenarbeiten, wir müssen mit Gott kooperieren. Freund, unsere einzige Mitarbeit besteht darin, das Wort zu empfangen. Das Wort selbst erledigt die Arbeit. Wenn eine Frau Samen vom Mann empfängt, muss sie sich nicht um den ersten, zweiten oder dritten Monat sorgen. Wie ihr Körper reagiert, wie der Körper dabei hilft, dieses kostbare neue Leben, diese neue Gestalt, die in ihr geformt wird, zu erschaffen. Darüber muss sie sich keine Gedanken machen. Der Samen kümmert sich um sich selbst, all die Weisheit, die DNA, die Gene, all das liegt in der Weisheit Gottes, die in diesem Samen ist, um einen neuen Menschen zu erschaffen. Überlegt mal, als Gott über den Samen sprach, als Gott die Pflanzen auf diese Erde brachte, sagte Gott am dritten Tag Folgendes. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Samen ist. Beachtet, dass in denen ihr Samen ist. Also Gott führte das Gras, das Kraut und die Bäume ein und sagte dann, in denen ihr Same ist. Im Apfel ist der Samen enthalten, richtig? Was es auch ist, die Birne, die Rebe, der Samen ist darin. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art. Er erinnert uns wieder daran, dass es nach seiner Art ist. Und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Samen ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Dies ist die erste Erwähnung der Zahl 3 in der Bibel. Das Prinzip der Ersterwähnung gilt hier. Immer wenn etwas zum ersten Mal erwähnt wird, gibt es etwas Bedeutendes, das wir beachten sollten. Und die Zahl 3 steht für Auferstehung sowie Manifestation. Jesus stand am dritten Tag von den Toten auf. Er manifestierte sich als der Auferstandene am dritten Tag. Also sprach Gott zum ersten Mal, die Erde lasse Gras sprießen, es erscheine das Trockene. Und dann spricht Gott, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. All das geschah am dritten Schöpfungstag. Damit hat Gott quasi die Ankunft von Jesus am dritten Tag, seine Auferstehung, bereits angekündigt. Und er zeigt uns, dass jeder Samen, selbst der normale Samen, all der Salat, den ihr gestern gegessen habt, richtig? Alle Fruchtbäume heute sind eine Fortpflanzung des allerersten Samens, der dort im Garten Eden war, als Gott das erste Mal sprach. Und nicht nur im Garten Eden, überall auf der Erde. Durch das Wort Gottes ist es entstanden. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sich ein Samen selbst reproduziert. Am dritten Tag sprach Gott über den Samen. Und dieser Samen trägt die Kraft der Auferstehung in sich. In den 1960er Jahren fanden Archäologen bei Ausgrabungen in der Festung Masada, die König Herodes gehörte, einen alten Topf mit verschiedenen Samenarten. Darunter ein Samen einer jüdischen Dattelpalme. Diesen Samen bewahrten sie einige Zeit auf. Bedenkt, dass Masada der tiefste Punkt der Erdoberfläche ist. Also ist es dort sehr trocken und unwirtlich. Und sie bewahrten diesen Samen auf. Das war in den 60ern. Aber 2005 pflanzten sie diesen Samen ein. Und dieser Samen, der laut Kohlenstoffdatierung etwa 2000 Jahre alt ist, stammt aus der Zeit Jesu, was auch die Zeit von König Herodes war. Und diesen Samen der jüdischen Dattelpalme pflanzten sie in Israel. Und stellt euch vor, der 2000 Jahre alte Samen begann wieder zu sprießen. In der Bibel steht, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Ich glaube, Gott sendet eine Botschaft an Israel und an die Welt, dass er Israel neu beleben wird. Preist den Herrn. Und das gilt für uns alle in diesen letzten Tagen. Das ist das Versprechen, dass sie stets saftvoll und frisch sein werden. Saftvoll bedeutet hier lebenskräftig und frisch, immer grün, ewig jung. Das ist Gottes Versprechen in Psalm 92. Die 2000 Jahre alten Samen begannen wieder zu keimen. Und wisst ihr, wie man ihn nennt? Den Methusalem-Baum. Lasst mich euch ein Bild davon zeigen. Hier ist er, an einem Ort namens Ketura. Sie pflanzten diesen Samen, der aus Masada stammt, und er begann zu blühen. Und im Jahr 2020 war er bereits 3,50 Meter hoch. Und jetzt nutzen sie diesen Methusalem-Baum, sie sagen, es ist ein männlicher Baum, um andere weibliche Palmen in Israel zu bestäuben. Er wird wieder fruchtbar. Kein Wunder, dass Gott in Psalm 92 sagt, sie werden im Alter Frucht tragen. Der Gerechte wird blühen wie die Palme. Und der nächste Vers besagt, sie werden im Alter Frucht tragen. Sie werden frisch sein, vor Leben sprießend. Das hebräische Wort dafür ist Ranan. Und grün, ewig grün. Preis sei dem Herrn. Danke, Jesus. Das ist also der Methusalem-Baum. Denkt darüber nach, das ist die Kraft der Auferstehung. Ein 2000 Jahre alter Samen, der eigentlich tot sein sollte, beginnt wieder zu neuem Leben zu erwachen. Ich dachte über diese Dinge nach. Eigentlich las ich gerade etwas anderes. Aber mein Blick fiel auf diesen besonderen Vers im dritten Buch Mose. Unglaublich, aber wahr. Im dritten Buch Mose, wo es heißt, auch wenn von solchem Aas auf irgendwelche Sämereien fällt, die man aussäen will, so bleiben sie rein. Dies gehört zu den Gesetzen jener Zeit. Wenn ein Teil eines solchen Kadavers, und dieser Kadaver ist, wie ihr in den vorherigen Versen lesen könnt, der Kadaver einer Eidechse oder anderer toter Tiere, auf Samen fällt, der gesät werden soll, bleibt dieser Samen rein. Dieser Vers regt mich wirklich zum Nachdenken an. Versteht ihr? Ich habe es zunächst nicht verstanden, aber während ich darüber nachsann, öffnete Gott mir die Augen und ich begann, etwas Besonderes zu erkennen. Gott zeigt uns mit diesem einen Vers, dass der Kadaver ein Sinnbild für Verfall und Tod ist. Wenn er auf Samen fällt, der gesät werden soll, bleibt dieser Samen rein.